mehr Macht wagen. Der real existierende Föderalismus bremst jede Regierung. Doch eine Reform wäre überraschend einfach. Damit es auf den Baustellen der Nation vorangeht, müssen meist viele Menschen zusammenspielen und oft komplexe Lösungen finden. Bei allen Unterschieden im Detail haben die Baustellen eines gemeinsam. Sie stehen beispielhaft für den Reformstau in Deutschland, für Lebensbereiche, in denen viel zu lange viel zu wenig geschehen ist, um Probleme zu lösen. Und auch diese Probleme haben eines gemeinsam. Ein entscheidender Teil ihrer Lösung besteht meistens darin, die Rechtslage zu ändern. Ob es Abstandsregeln für Windkraftanlagen sind, die Digitalisierung der Verwaltung oder die Rentenformel. Stets müssen Gesetze geändert oder geschrieben werden, damit sich der Stau auflöst. Doch leider ist die Art und Weise der Gesetzgebung in Deutschland ihrerseits eine Großbaustelle. Notwendige gesetzliche Änderungen kommen bei uns bei weitem nicht so schnell voran, wie es nötig wäre. Und das hat vor allem einen Grund: den bundesrepublikanischen Föderalismus, der nicht mehr funktioniert wie gedacht. Föderalismus auf Abwägen. Föderalismus bedeutet, dass ein Staat sich aus einzelnen Gliedstaaten zusammensetzt, die mehr oder weniger große politische Eigenständigkeit besitzen. In Deutschland sind das 16 Bundesländer, die jeweils über eine eigene Staatlichkeit verfügen und zugleich zusammen die Bundesrepublik Deutschland bilden. Die Bundesländer haben jeweils eigene Regierungen, eigene Gesetzgebungen, eigene Finanzen, eigene Bildungssysteme. Sie können prinzipiell alles selbst entscheiden, was nicht im Grundgesetz als Angelegenheit des Bundes definiert ist. Damit Deutschland als Bundesstaat trotz der hohen Eigenständigkeit der Länder funktioniert, gibt es in der Gesetzgebung eine Hierarchie. Bundesrecht steht im Zweifelsfall über Landesrecht. So regelt es Artikel 31 unseres Grundgesetzes. Das Gegenteil von Föderalismus wäre ein zentralistischer Staat wie beispielsweise Frankreich. Dort werden alle Gesetze auf der obersten Ebene ausgehandelt, während die untergeordneten regionalen Einheiten diese Gesetze nur ausführen. Dass Deutschland sich in Bundesländern organisiert, gehört zu den unabänderlichen Grundprinzipien unserer Verfassung. Während die meisten Regeln des Grundgesetzes mit Zweidrittelmehrheit geändert werden können, gilt dies nicht für den Föderalismus als solchen. Eine Änderung, durch welche die Gliederung des Bundes in Länder und die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung berührt werden, ist unzulässig, heißt es in der sogenannten Ewigkeitsklausel. Die Bundesländer haben nicht nur ihre eigenen Regierungen und Parlamente, sie wirken auch maßgeblich auf Bundesebene mit. Dafür gibt es ein eigenes Verfassungsorgan, den Bundesrat. So sinnvoll die Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung des Bundes im Grundsatz ist, so nachteilig wirkt sich inzwischen die konkrete Art und Weise aus, wie der Bundesrat seine rechtlichen Möglichkeiten nutzt. Unser föderales System ist heute so dysfunktional, dass sich die Frage stellt, ob es noch in der Lage ist, auf existenzielle Krisen wie die Klimakatastrophe, die Bildungsmisere oder den absehbaren Zusammenbruch der gesetzlichen Rentenversicherung schnell und effektiv zu reagieren. Wie konnte es dazu kommen?